Mutters sind tot, die Luft ist Tischstein, die Erde drückt von allen Seiten. Aus den Ritzen rieselt kühltes Wasser, die Erde altert, die Dunkelheit lauert, die Folter zahlen Träumen. Das Feuer glüht im Schlaf, die Qualen kleben an den Wänden. Das Feuer erwacht und lodert rot, rot, rot. Die Zangen bewegen sich, die Stücke dehnen sich, Qualen verlassen die Wände und senken auf ihren Gegenstand. Die Folterkammer hängt mir zum Atmen. Die Quader brüllen, die Steinlein rieseln, aus dem Rinsen glänzt die Hölle, die Luft ist ziehendes Bleiachsen. Die Sekunden sind ewig, seine Augen sind leer, seine Hände wie Eis, das Haar klebt. Die Folterkammer ist lose Hüfte, das Blut versickert, die Qualwale erstarken, der Ekel strömt durch die Winter, die Schiene ohne Würde, die Zeit erwacht, erwarmt Sekunden, Ruinen zum Tasten, und die Stunden schieben sich übereinander, das Feuer leckt an den letzten Kohlen. Die Gewichte sind stumm, stöhnende Erde